Dreizehntens. Als wie stark schätzen Sie die Geschlossenheit der nationalen Bewegung ein? Ja, die Geschlossenheit des nationalen Widerstandes ist ein immer wieder gern geträumter Wunschtraum, der mit der Realität nicht das Geringste zu tun hat. Manche halten das für eine Katastrophe, ich nicht. Es ist ganz gut, dass die Einheit des nationalen Widerstandes wie ein Fernziel in unsere dunklen Tage herüberleuchtet. Eine Partei oder eine Person wird dereinst ihren Weg machen. Alle anderen werden sich anschließen müssen oder sie sind dazu verdammt, in der völligen politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. In den von uns erwarteten chaotischen Zeiten wird sich auch ein charismatischer Anführer finden, ein Massenbeweger, der dann mit Macht in die geschichtliche Entwicklung eingreifen kann. Was sollten wir jetzt mit ihm? Er wäre verheizt, ohne seine Wirkung überhaupt erst entfalten zu können. Das geht nur unter ganz bestimmten Umständen in ganz bestimmten Zeiten. Jetzt befinden wir uns in einer Reinigungs- und Selbstfindungsphase. Ein neuer Volksführer wäre momentan völlig fehl am Platze. Der israelische oder amerikanische Geheimdienst hätten ihn beseitigt, noch bevor sein Name Deutschland oder europaweit bekannt geworden wäre. Was ich indes als sehr stark bzw. hoch einschätze, ist die Fähigkeit fast aller Nationalen, sich unter bestimmten Umständen oder historischen Situationen zu einer unerwartet starken Einheitsfront zusammenzuschließen, der sich dann sicher auch weite Teile des Volkes anschließen werden. Von dieser revolutionären Phase sind wir aber kilometerweit entfernt. Noch steht das Auto vollgetankt in der Garage und die Putzfrau fliegt nach Mallorca. Noch.